Der CD-Verlag in der Demokratischen Republik Kongo gab zum Tag der Sonne das klassische Werk von Genossin Kim Jong-un. Das Werk der Partei der großen Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il ist unbesiegbar in Broschüre heraus. Eine Veranstaltung zur Herausgabe des Werkes fand jüngst im Verlag statt. Daran nahmen teil die Persönlichkeiten der KP der Demokratischen Republik Kongo, des Nationalen Sozialideologie-Studienkomitees der Demokratischen Republik Kongo, der Gesellschaft für Freundschaft und Solidarität zwischen der Demokratischen Republik Kongo und der Demokratischen Volksrepublik Korea und des CD-Verlages sowie die Massen.